bereit. Genug geredet, lang genug und schikaniert. Ihr tragt die Schuld für das, was da passiert. Wir waren schon immer hier und bleiben immer da. Wir fühlen uns geehrt, liebe Antifa. Das ist unsere Stadt, immer schon unser Revier. Ihr wollt euch mit uns messen, doch das werdet ihr verlieren. Es war das letzte Mal, dass wir uns denunziert. Wir pissen auf und Front. Wir sind und bleiben hier. Dann fangt ihr an zu rennen. Genug geredet, lang genug und schikaniert. Ihr habt es übertrieben, ihr habt so viel riskiert. Wir waren schon immer hier und bleiben immer da. Wir fühlen uns geehrt, liebe Antifa. Das ist unsere Stadt, immer schon unser Revier. Ihr wollt euch mit uns messen, doch das werdet ihr verlieren. Es war das letzte Mal, dass ihr uns denunziert. Wir pissen auf und Front. Wir sind und bleiben hier. Doch das werdet ihr verlieren.